Comment demanderiez-vous « Quand êtes-vous arrivé ?»« Wann sind Sie angekommen ?»« Wann sind Sie angekommen ?» Comment dit-on « tôt » ?« Früh » »« Früh » »« Früh » »« Früh » Bien. Donc pour dire « demain matin », c'est-à-dire « demain tôt », on utilisera « morgen »« Morgen früh » »« Morgen früh » Oui, c'est « demain matin ». Et comment diriez-vous « ce matin » Ce matin, c'est-à-dire aujourd'hui matin. Heute früh. Heute früh, très bien. Heute früh, heute morgen, heute vormittag sont employés pour dire ce matin. Voyons maintenant, je serais arrivé plus tôt si j'avais su que vous seriez ici et que vous m'auriez attendu. Je serais arrivé plus tôt. Ich wäre. Bien, ich wäre. Et plus tôt se dira. Früher. Früher, tout à fait. Früher. Frü, c'est tôt, et früher, c'est plus tôt. On ajoute er à frü pour obtenir früher. Ich wäre früher. Donc, je serais arrivé plus tôt. Ich wäre früher angekommen. Bien. Ich wäre früher angekommen. Si j'avais su. Wenn ich gewusste. Gewusst. Quand on plonge dans le passé avec wissen, ça donne gewusst. Gewusst hätte. Bien. Wenn ich gewusst hätte. Que vous seriez ici et que vous m'auriez attendu. Que vous seriez ici. Dass Sie hier sein würden. Bien. Dass Sie hier sein würden. Dass Sie hier sein würden et que vous m'auriez attendu. Und dass Sie auf mich gewartet hätten. Oui, hätten. Und dass Sie auf mich gewartet hätten. Que vous m'auriez attendu. Ich wäre früher angekommen, wenn ich gewusst hätte, dass Sie hier sein würden. Und dass Sie auf mich gewartet hätten.